Wir treten hier im Gotteshaus mit frommem Mut zusammen. Uns ruft die Pflicht zum Kampf hinaus und alle Herzen flammen. Denn was uns mahnt zu Sieg und Schlacht, hat Gott ja selber angefacht. Wotan, allein die Ehre. Der Herr ist unsere Zuversicht, wie schwer der Kampf auch werde. Wir streiten ja für Recht und Pflicht und für die heilige Erde. Drum retten wir das Vaterland, so tat's der Herr durch unseren Wotan. Allein die Ehre. Wotan mit uns, niemand über uns. Heil dem Herrn der Heere. Wotan mit uns, niemand über uns. Wotan allein, die Ehre. Bricht der freche Übermut der Tyrannei zusammen. Es soll der Freiheit Heilgelut in allen Herzen flammen. Drum frisch in Kampfes ungestüm, Gott ist mit uns und wir mit ihm. Wotan, allein die Ehre. Wotan mit uns, niemand über uns. Heil den Herrn der Heere. Wotan mit uns, niemand über uns. Wotan allein, die Ehre. Er weckt uns jetzt mit Siegeslust für die gerechte Sache. Er rief es selbst in unsere Brust, auf deutsches Volk erwache. Und führt uns, wer's auch durch den Tod, zu seiner Freiheit morgenrot. Wotan, allein die Ehre. Wotan mit uns, niemand über uns. Heil dem Herrn der Heere. Wotan mit uns, niemand über uns. Wotan allein, die Ehre. Wotan mit uns, niemand über uns.